Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, tatsächlich erweist sich die Welt jenseits von Eden durchaus noch als Schlaraffenland. Es ist ja nur ein erster Schritt heraus aus dem Paradies. Da ist noch nicht alles schlecht. Die Flüsse waren voller Hechte, Lachse, Störe und vieler anderer Fischarten. Der Wald bot Früchte im Überfluss. Vermutlich war die Ernährung nie ausgewogener als im Mesolithikum. An günstigen Standorten legen die Menschen Haselnusshaine an. Sie lernen, erstmals langfristig zu wirtschaften, sagt Gozinski Windhäuser. Auch die Kinder und Kindeskinder sollen davon profitieren. Hier beginnt ökonomisches Denken im heutigen Sinn. Haselhaine müssen gepflegt und beschnitten werden. Erst nach 15 bis 20 Jahren bringen sie vollen Ertrag. Archäologen entdeckten Röstplätze, an denen Nüsse zu Hunderttausenden haltbar gemacht wurden. Sie sind über Generationen hinweg betrieben worden. Damit das möglichst effizient gelang, mussten in der Nähe viele ertragreiche Haselbüsche stehen. Ähnliches beobachten wir an den Küsten, sagt Jörris. Dort lernen die Menschen, dass Muschelbänke eine verlässlich nachwachsende Ressource darstellen, solange man sie nicht übernutzt. An günstigen Orten lebten die Menschen über viele Generationen in Siedlungen am Meer. Die Köckenmöddinger, Küchenhaufen, die 10 Meter mächtig werden konnten, bestanden vor allem aus Muschelschalen. Deren Analyse zeigt, die Schalen sind alle mehr oder minder gleich groß. Höchstens in Notzeiten griff man auf junge Muscheln zurück, wohl wissend, dass man sich damit um zukünftige Ernten brachte. Aus diesen Gründen tauge es auch nicht, sind die beiden Archäologen überzeugt, so zu tun, als fange erst mit dem Neolithikum eine radikal neue Form der Nahrungsproduktion an. Domestikation und Speicherwirtschaft sind keine Erfindungen der Bauern.